Erster, das Wichtigste ist, wir haben einen Hohenpriester. Er sitzt im Himmel rechts von Gott. Zweiter, er dient im heiligen Zelt im Himmel. Gott hat dieses Zelt gemacht, nicht ein Mensch. Dritter, jeder Hohepriester bringt Gott Geschenke und Opfer. Darum muss auch Jesus etwas bringen. Vierter, wenn Jesus auf der Erde wäre, wäre er kein Priester. Denn hier gibt es schon Priester, die Geschenke bringen. Fünfter, diese Priester dienen in einem Zelt, das wie das Zelt im Himmel ist. Moses sollte alles so machen, wie Gott es ihm gezeigt hat. Sechster, aber Jesus hat eine bessere Aufgabe. Er ist der Mittler von einem besseren Bund. Dieser Bund ist besser, weil er auf besseren Versprechen beruht. Siebter, der erste Bund war nicht perfekt. Darum brauchte Gott einen zweiten Bund. Achter, Gott sagt, es kommt eine Zeit, da mache ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Neunter, dieser Bund ist anders als der Bund, den ich mit ihren Vorfahren gemacht habe. Ich habe sie aus Ägypten geführt. Aber sie haben sich nicht an meinen Bund gehalten, darum habe ich sie verlassen. Zehnter, Gott sagt, das ist der neue Bund, den ich mit Israel mache. Ich schreibe meine Gesetze in ihre Herzen. Ich bin ihr Gott, und sie sind mein Volk. Elfter, dann muss niemand mehr sagen, lernt Gott kennen. Denn alle werden mich kennen, egal ob klein oder groß. Zwölfter, denn ich vergebe ihre Sünden und denke nicht mehr daran. Dreizehnter, Gott spricht von einem neuen Bund. Damit sagt er, dass der alte Bund nicht mehr wichtig ist. Was alt ist, wird bald verschwinden.